Votivtafeln 36 bis 52 von Friedrich von Schiller und Johann Wolfgang von Goethe. 36. Das Mittelmäßige und das Gute. Willst du jenem den Preis verschaffen, zähle die Fehler. Willst du dieses erhöhen, zähle die Tugenden ab. 37. Das Privilegium. Blößen gibt nur der Reiche dem Tadel. Am Werke der Armut ist nichts Schlechtes. Es ist Gutes, daran nichts zu sehen. 38. Die Sicherheit. Nur das feurige Ross, das mutige, stürzt auf der Rennbahn. Mit bedächtigem Pass schreitet der Esel daher. 39. Genialische Kraft. Alle Schöpfung ist Werk der Natur. Von Jupiters Throne zuckt der allmächtige Strahl, nährt und erschüttert die Welt. Pflanzet über die Häuser die leitenden Spitzen und Ketten. Über die ganze Natur wirkt die allmächtige Kraft. 40. Delikatesse im Tadel. Was heißt zärtlicher Tadel? Der deine Schwäche verschonet? Nein, der deinen Begriff von dem Vollkommenen stärkt. 41. Der berufene Richter. Wer ist zum Richter bestellt? Nur der Bessere? Nein, wem das Gute über das Beste noch gilt, der ist zum Richter bestellt. 42. An Sternchen. Du vereinigest jedes Talent, das den Autor vollendet. O entschließe dich, Freund, nichts als ein Leser zu sein. 43. Das Mittel. Willst du in Deutschland wirken als Autor, so triff sie nur tüchtig, denn zum Beschauen des Werks finden sich wenige nur. 44. Die Unberufenen. Tadeln ist leicht, erschaffen so schwer. Ihr Tadler des Schwachen, habt ihr das Treffliche denn auch zu belohnen ein Herz? 45. Die Belohnung. Was belohnet den Meister? Der zart antwortende Nachklang und der reine Reflex aus der begegnenden Brust. 46. Das gewöhnliche Schicksal. Hast du an liebender Brust das Kind der Empfindung gepfleget? Einen Wechselbalg nur gibt dir der Leser zurück. 47. Der Weg zum Ruhme. Glücklich nenn ich den Autor, der in der Höhe den Beifall findet. Der Deutsche muß nieder sich bücken dazu. 48. Bedeutung. Was bedeutet dein Werk? So fragt ihr den Bildner des Schönen. Frager, ihr habt nur die Magd, niemals die Göttin gesehn. 49. An die Moralisten. Lehret, das ziemet euch wohl, auch wir verehren die Sitte, aber die Muse lässt sich nicht gebieten von euch. Nicht von dem Architekt erwart ich melodische Weisen und, Moralist, von dir nicht zu dem Epos den Plan. Vielfach sind die Kräfte des Menschen. O, daß sich doch jede selbst beherrsche, sich selbst bilde zum Herrlichsten aus. 50. Deutsche Kunst. Gabe von oben her ist, was wir Schönes in Künsten besitzen. Wahrlich, von unten herauf bringt es der Grund nicht hervor. Muß der Künstler nicht selbst den Schößling von außen sich holen? Nicht aus Rom und Athen borgen die Sonne, die Luft? 51. Tote Sprachen. Tote Sprachen nennt ihr die Sprache des Flaccus und Pindar, und von beiden nur kommt, was in der unsrigen lebt. 52. Deutscher Genius. Ringe, Deutscher, nach römischer Kraft, nach griechischer Schönheit, beides gelang dir, doch nie glückte der gallische Sprung.